Dort waren seit 4000 vor Christi in ununterbrochenen Zügen auf dem Landwege Germanenscharen eingewandert und hatten dort Siedlungen gegründet. Darum ist Kleinasien mit ein Hauptfundort des germanischen Hakenkreuzes. Zu ihrer größten Überraschung fanden die Kreuzfahrer im Gebirge Libanon noch blonde, blauäugige Einwohner mit deutsch klingender Sprache. Das ganze Vorderasien und der nördliche, fruchtbare Teil von Palästina, also Galiläa und Samaria, waren mit Kelten, das sind Chelden, Helden, gleich die hellen, blonden, überschwemmt, die dorthin nach Döllingers Buch Baldur und Bibel ihre heimische Kultur, ihre religiösen Sitten, ihre Sagen und Geschichten mitbrachten. Diese Kelten hieß man auch Chatti, Cheti, Gedi, Chaldea. Unter ihren Ahnen verehrten sie besonders den König oder Gott Jesus in religiösen Feiern, die mit dem Mithras- und Adoniskult zusammenschmolzen. Der gesegnete Kelch, die Gemeinschaft des Brotes, das ist das altgermanische Liebesmahl, war ihnen keine Neuigkeit. Was ist natürlicher, als dass der Name des Königs oder Gottes Jesus anstelle des Adonis trat? Der alte Kultus blieb, nur der Name änderte sich. Der Name Jesus ist dem Bibelkenner nicht fremd. Er findet sich in Jesus Sirach 49,14, einem von den Hebräern ebenfalls umgefälschten urgermanischen Schriftstück, vermutlich einer altgermanischen Spruchsammlung. Der Name Jesus war im ganzen Altertum bekannt als der eines Heilbringers und Patronus der Ärzte und weist als solcher überall eine merkwürdige Ähnlichkeit mit dem christlichen Jesus auf. Nicht nur der Name Jesus wurde von der christlichen Kirche aufgenommen, sondern auch sein Stammeszeichen, das Lamm in Verbindung mit dem urgermanischen Kreuz in seinen verschiedenen Formen. Das urgermanische Stammes- und Rassezeichen, das Hakenkreuz, findet sich nicht nur auf der eingangs erwähnten Bischofsmütze, sondern auch in älteren christlichen Kirchen, so in Lellenfeld, Bayern und am Wieberger Dom und inmitten im sogenannten christlichen Kreuze in der Wandrup-Kirche bei Golding. Dies wurde schon Jahrtausende vor Christus mit dem Gottessohn verbunden. Auch das Stammeszeichen der Theos oder Zius, seines Vaters, die Sonne, wird mit den anderen Zeichen in Verbindung gebracht. Und so finden wir in der christlichen Kirche Jesus Christus verbunden mit seinen urgermanischen Wappenzeichen Kreuz und Sonne und mit dem Zeichen der Germanen, dem Lamm. Er ist also nach der Deutung der alten Sippen, Stammes- und Völkerzeichen als ein deutscher König anzusehen. Daran ist nicht zu zweifeln. Der Name des keltisch-germanischen Königs oder Gottes Jesus und sein Zeichen, das Hakenkreuz und Lamm, weisen uns also bestimmt auf die germanische Abstammung Jesu hin, auch die Geschichte Buddhas. Buddha stammte aus dem Geschlechte der Saken oder Sakya. Er wird in indischen Hymnen als Sakyamuni, das ist der Mann der Saken, bezeichnet. Nun wissen wir aber, dass die herrschende Kaste der Indier eingewanderte Germanen waren. Siehe Dr. Biedenkamp in seinem Buch »Der Nordpol als Völkerheimat«. Das vornehme Geschlecht, aus dem Buddha, Jesus, entspross, waren also germanische Saken, deren ursprüngliche Heimat Norddeutschland war. Ähnliches besagt der Beiname Buddhas Gotama, Gothama, was bedeuten dürfte, der aus der Gotenheimat und aus dem Gotengeschlechte stammende. Seine Mutter trägt den altgermanischen Namen Maya. In der großen Mythologie wird die Mutter Gottes Maya als Tochter des Atlas, also als die eines germanisch-atlantischen Asen, bezeichnet. Wenn man auf Buddha-Statuen das Totem Jesu, das Hakenkreuz, findet, braucht man sich also nicht zu wundern. Buddha ist die sagenhafte Persönlichkeit für den mit dem Totem des Hakenkreuzes versehenen Scheldenkönig Jesus oder Jesus. Die Totems werden uns am ehesten auf die richtige Spur bringen. Es ist auch ganz erklärlich, dass die in Galiläa eingewanderten Kelten und Sueven dort in ihren vielen Gemeinden die Verehrung ihres großen Ahnen trieben und dessen Geschichte sich allmählich an die von ihnen besetzten Orte knüpften, welche sie vielfach mit heimatlichen Namen benannten, wie zum Beispiel Tabor, Jerusalem, Jericho, Kapernaum, Nazareth nach Nassereit in Tirol. Galiläa ist das Land der Galaterkelten. Siehe Dr. Stuhl, Nordlands Untergang, Ubo Dunk Verlag, Perleberg. In Bethlehem befand sich, wie Hieronymus mitteilt, ein alter Hain und ein Heiligtum des Gottes Attis, gleich Vater, gleich Adonis, gleich Vater der Dansdänen, gleich Jesus. Und es ist recht merkwürdig, dass die christliche Kirche gerade dort Jesus geboren werden lässt. Der Berg Golgatha war ebenfalls eine uralte Kultstätte der von den Hebräern unterjochten kanaanitischen Germanen, sodass die Verbindung des evangelischen Jesu mit der Schädelstätte Golgatha nicht Wunder zu nehmen braucht. Bei den Germanen Palästinas führte Jesus verschiedene Namen. Man nannte ihn den göttlichen Sohn, den Messias oder Christus, das ist der Gesalbte, was auf königliche Abkunft deutet. Erzengel Michael oder auch Josua, das heißt Gott hilf, Heiland und Erlöser, siehe Drews Christusmythe 21. Nach Jesus oder nach dem Zweig aus der Wurzel Jesse, das ist nach dem König aus dem Geschlechte Jesus, nannten sich in Kanaan Essener und die Jesäer, die mit den Essäern und den Nazarenern oder Nazaräern verwandt, wenn nicht gleich waren. Wie Epiphanias bezeugt, waren diese schon lange vor Christus da. Nazarener hießen sie, weil sie den göttlichen Sohn als Hüter und Wächter, sprich Nas-Aria, gleich Ase der Arier, verehrten. Jesus aber war einer der vornehmsten der Sekte der Nazarener und diese werden als seine ersten Anhänger bezeichnet. Die Nazarener trugen wie die Essäer und germanische Freie lang herabhängende Haare, das Zeichen der Freien und Edlen. Auch Jesus wird so abgebildet.